Ich mache einen Hit. Und noch einen, noch einen, noch einen. Groupies sind verliebt. Und noch einen, noch einen, noch einen. Rapper wollen Tweet. Und noch einen, noch einen, noch einen. Denn wir haben's uns verdient. Yeah. Und noch einen, und noch einen, und noch einen. Yeah, ich mache einen Hit. Und noch einen, und noch einen, und noch einen. Groupies sind verliebt. Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Rapper wollen Tweet. Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Denn wir haben's uns verdient. Yeah. Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Yeah. Ich zieh und ich zieh und ich zieh. Wenn du es hörst, ja, dann bist du verliebt. Alle hören's auf Repeat. Noch einer und noch einer am Boden, du liegst, ja. Ah, probierte Sounds im Labor. Bereite Crack für dein Ohr, yeah. Niemand kann mich aufhalten, yeah. Niemand kann es aushalten, ah. Sie sprechen mich auf der Straße an. Was für Autogramm, lutsch lieber den Schwanz. Du musst um 7 bei deinem Job sein. Ich mache Hits, noch ein und noch ein. Yeah, ich mache einen Hit. Und noch einen und noch einen und noch einen. Groupies sind verliebt. Und noch einen und noch einen und noch einen. Rapper wollen Tweet. Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Denn wir haben's uns verdient. Yeah. Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Schöne Grüße an die Enemies. Denn sie starten Beef, ich beende ihn. Intelligent und G, doch ich denke nie nach. Nimm die Get und schieß. Curry Crack Prinzip. Ja, alles wie immer. Mein Rap ist gewagt, aber stilsicher. Ich klär mir deine Freundin mit Juicy Gay. Denn wir haben Groupie-Fame wie Gucci Mane. Denn wir bringen Crack für das Volk. Rap ist aus Gold und Respekt wird gezollt, Digga. Nur mein Instinkt weiß, wo ich hin will. Musik ist Haram, aber Hits nicht. Yeah, ich mache einen Hit. Und noch einen, und noch einen, und noch einen. Groupies sind verliebt. Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Rapper wollen Tweet. Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Denn wir haben's uns verdient. Yeah.